Die DFLK-Sportler, die an dem internationalen Sportturnier ihre diskische Sorry 2017 teilgenommen hatten, kehrten am 30. Juni in die Heimat zurück. An dem Turnier, das vom 25. bis zum 27. Juni in Kasachstan stattfand, beteiligten sich über 120 Sportler aus verschiedenen Ländern und Regionen, wie aus der DFLK, Russland und Usbekistan. In Trampolin erkämpften die DFLK-Sportler 2 Goldmedaillen und 2 Bronzemedaillen. Kim Guk-ha belegte im Einzelspiel der Frauen in der Klasse der Erwachsenen und Park Yoo-sung im Einzelspiel der Frauen in der Klasse der Junioren mit 9 Punkten jeweils den ersten Platz. Kim Yoon-sung bekam im Einzelspiel der Männer in der Klasse der Erwachsenen und Kim Yoo-sung im Einzelspiel der Frauen in der Klasse der Junioren jeweils eine Bronzemedaille.